Stinken und kacken, Fische kacken, pervers kacken die Fische, stinkende Fische, Frittiri, Frittiri, Frittiri. Wo stinkt jeder Dini und da ist der Fisch? Fische kacken, pervers kacken der Dini, stinkende Fische, Frittiri, Frittiri, Frittiri. Didi ist stinkend, Didi ist hässlich und skurril, rein wie faul. Stinkende Fische für Didi, für Didi. Wo stinkender Didi und zarter Pudding? Fische kacken, pervers, kacken Didi. Stinkende Fische für Didi, für Didi, für Didi.